Glaub gar nicht, dass ich mit dir zufrieden bin, was du dir erhoffst von mir. Dass du den super coolen spielst und kann dein Schweiß mehr, was du fühlst. Mit so einem stumpfen Kerl wie dir, ein paar Jahre, die ich einfach verliere. Darf ich ewig für dich da wegnehmen? Fällt mir ein Traum dich an. Du brauchst so viele Worte, wenn du sprichst. Du zeigst deine Gefühle im Gesicht. Ich will Willkehr mit Piratenblut im Ernst. Mit echter Power für den Tag. Und sanften Händen für die Hand.